Mein Name ist Philipp Kessler und dies sind die Themen zur halben Stunde. DRK baut neue Rettungswache, neue Kampagne gegen Handy am Steuer und VC Nienburg verliert erneut. Radio Mittelweser. Lokalnachrichten für Nienburg und den Landkreis. Im Kreishaus in Nienburg arbeitet ab sofort ein Personenschützer. Besonders die Fachkräfte im Bereich Jugend, Soziales und Ordnung haben es nach Angaben der Pressestelle zunehmend mit aggressiven Kunden zu tun. Der Personenschützer wird zunächst bis Ende März im Kreishaus für mehr Sicherheit sorgen. Das Deutsche Rote Kreuz hat mit dem Bau einer neuen Rettungswache in Nienburg begonnen. Diese entsteht an der großen Drakenburger Straße nahe der B6-Abfahrt. Der derzeitige Standort an der Moltke-Straße sei nicht mehr zeitgerecht und biete keinen Raum für Umbauten, so DRK-Geschäftsführer Markus Stövesand. In der Moltke-Straße gibt es einfach bauliche Probleme, dort weiterhin Fahrzeuge in der Anzahl unterzubringen. Es gibt aus den Ausschreibungsunterlagen diverse Anforderungen, die eine Rettungswache mit sich bringen muss und die werden in der Moltke-Straße nicht mehr erfüllt werden können. Zum anderen ist es so, dass eben, wie gesagt, eine Mehrzahl an Arbeitnehmern bei uns ihren Dienst tut in der Rettungswache. Auch hier stößt die Rettungswache in der Moltke-Straße an ihre Grenzen. Im vergangenen Jahr sind im Landkreis Nienburg 408 Autofahrer mit dem Handy am Steuer erwischt worden. An der Brücke über die B6 in Höhe Langendamm und der Fußgängerbrücke am Nordertorstriffweg sind große Banner mit der klaren Botschaft "Tippen tötet" angebracht worden. Die Polizei hofft so auf die Gefahren der Nutzung von Handys beim Fahren hinzuweisen und so die Verkehrssicherheit zu erhöhen. Und wir kommen noch zum Sport. Die Volleyball-Damen des VC Nienburg kassieren am Sonntag die vierte Heimpleite in Folge. Gegen Bad Lahr stand es nach 4 Sätzen 1:3 aus Nienburger Sicht. Dabei begann alles so gut. Der erste Satz wurde gewonnen und auch ein guter Start in den zweiten Satz gelang. Doch dann riss der Faden. Warum, weiß auch Libero Nicole Dierks nicht. Ich kann es nicht sagen. Wir haben dann plötzlich, wenn die Annahme kam, lief es vorne nicht. Wenn es vorne lief, dann lief es hinten nicht. Es war so traurig, weil die Stimmung war gut. Also die Stimmung war von Anfang an gut, wir hatten alle Lust. Ja, ich kann es gar nicht sagen. Der Rückstand auf den 7. Tabellenplatz beträgt weiterhin 5 Punkte. Nienburg ist derzeit 8. Das waren die Lokalnachrichten zur halben Stunde mit Philipp Kessler.